nicht schwere. Das Ziel ist weiter, wenn die Zeit vergeht. Ein Denker in der stillen Kammer, die Wut erstickt im Keim für immer. Das stille Wasser ruht, wenn sich nichts regt. Die Fenster sind schon längst verschlossen. Nicht von außen sehen. Man könnte meinen, doch ich will nicht sprechen. Sie sind so müde, mich und meine zu dulden. Schauspiel, wenn ich lache, kein Lichtstrahl dringt durch die Fassade. Die Einsicht sollte kommen, doch vorher. Ich kann bis zum Ergrauen warten, und am Ende werd ich zerren. Die alten Sprüche ziehen längst nicht mehr. Ich hab das Passwort schon vergessen. Lebenssinn aus großen Fragen. Ich kann mich nicht darin verlieren. Ich bin ein Steinchen in der Brandung. Das Klagen gibt mir keine Richtung. Es gibt kein schwächeres Wort als Lebensglück. Durch welche Tür soll es noch kommen? Aus welchen Hüten lässt sich's zaubern? Wenn ich suche, Sinn aus großen Worten, hochgesteckte Daseinsfragen. Ich kann mich nicht darin verlieren.